Das sind die aktuellen Themen des Landkreises. Binnenschiff geborgen, Ideenwettbewerb zur Innenstadt und ASC peilt Pokalfinale an. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Philipp Moritz. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Haßbergen statt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Gasthaus Mertens in Haßbergen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushalts- und Finanzplan für das Jahr 2016. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Nienburgs Innenstadt soll attraktiver werden. Hierzu wurde ein Leitbild entwickelt, bei dem neben Politik auch Bürger oder beispielsweise Geschäftsleute mitwirken konnten. Anhand dieses Leitbildes soll nun ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben werden, bei dem Architekturbüros Vorschläge für eine mögliche Gestaltung der Innenstadt einreichen können. Heiner Werner, Vorsitzender des Wirtschafts- und Marketingausschusses, betont, dass dies zunächst Ideenskizzen sein werden. Das sind Ideenskizzen, allerdings auf der Grundlage von uns gemachten Vorarbeiten. Und da möchte ich schon sagen, überlegt mal bitte an dieser Häuserwand diese Beleuchtung, die grundsätzliche Beleuchtung. Und ich möchte auch, dass diese Beleuchtung dann auch passt für unsere Weihnachtsbeleuchtung. Vielleicht können wir eine kleine Lightshow draus machen. Ich denke, das ist ja das Tolle an so einer Ideenwettbewerb. Es kommen eine Menge toller Ideen zusammen und da muss man gucken, was können wir uns leisten und was passt in unsere Stadt. Ein beschädigtes Binnenschiff auf der Weser wurde der Nienburger Wasserschutzpolizei am Montagabend gemeldet. Das Schiff hatte sich bei einem missglückten Wendemanöver zwei Ruderblätter abgefahren und lag manövrierunfähig in Höhe der B6-Brücke vor Anker. Mit drei Schiffen wurde das Binnenschiff gestern Vormittag geborgen. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den ASC Nienburg scheint es fußballerisch bergauf zu gehen. Zur Winterpause steht der Nienburger Traditionsverein auf dem 6. Rang in der Fußballkreisliga, agiert er zwischenzeitlich sogar auf dem 3. Platz. Auch im Viertelfinale des Fußballkreispokals steht die Elf um Trainer Stefan Schiborra. Besonders das Erreichen des Pokalfinales im Maglohe sei das Ziel, so der Coach. Dafür sei man gut aufgestellt. Meine Mannschaft ist heiß drauf, wie ich glaube jede andere Mannschaft, die auch noch im Viertelfinale ist. Und klar möchte man dahin. Wir werden sehen, was wir erreichen können. Wir werden keine Mannschaft irgendwas schenken und wir sind so jetzt in der Breite sind wir besser aufgestellt. Es kommen Leute, wir haben jetzt den Torge, der zurückkommt. Es ist auch ein Polizeistudent, dann bekommen wir noch zwei. Wir sind super aufgestellt, auch in der Breite. Als nächstes steht für den ASC das Ligaspiel gegen Eistrup an. Angesetzt ist dieses für den 21. Februar. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.